habilitiert wurden, haben ihre Universitätstätigkeit nicht zur vollen Wirkung bringen können. Wir hörten schon von Ermtrude Becker, geborene von Ranke. Sie verstarb schon mit 38 Jahren als Professor, sicherlich nicht Professorin, der Pädagogischen Hochschule Dortmund. Die zweite und ältere, Hedwig Hinze, geborene Guggenheimer, habilitierte sich 1928 als Schülerin ihres Mannes an der Universität Berlin. Sie wurde 1933 nach fünfjähriger Privatdozententätigkeit von der Judengesetzgebung des Hitlerregimes aus der Bahn geworfen und von der Universität entfernt. Nach 6 Jahren, halb in Frankreich, halb in Deutschland, immer auf der Suche nach befriedigender wissenschaftlicher Arbeit und noch geschützt durch ihren arischen Ehemann, und nach anschließenden 3 Jahren Exil in Holland war auch sie erschöpft und setzte im Alter von 58 Jahren ihrem Leben selbst ein Ende. War die Entfernung aus dem Amt zunächst kein spezielles Frauenproblem, so sah es im Konkurrenzkampf der vielen emigrierten Wissenschaftler um die wenigen Stellen im Ausland dann anders aus. Hedwig Hinze wollen wir uns nun näher zuwenden. Zunächst und vor allem bis weit in unser Jahrhundert war die Voraussetzung gehobener Mädchenbildung ein wohlhabendes Elternhaus. Das repräsentierte sich in unserem Falle in München durch den Bankier Moritz Guggenheimer, in dessen jüdischer Ehe die Tochter Hedwig am 6. Februar 1884 geboren und als evangelisch gemeldet wurde. Ihre Mutter Helene, geborene Wolf, gebürtig aus Berlin, trat 7 Jahre nach Hedwigs Geburt zur evangelischen Kirche über. Für den Vater ist nichts Entsprechendes zu finden gewesen. Trotzdem fühlte sich die Familie wohl assimiliert und zeigt sich als Vertreterin der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer Spätphase, wo Frauen, wenn sie kulturell oder gesellschaftlich ambitioniert sind, einen Beruf anstreben. So weit, so gut, nur waren, als Hedwig schulpflichtig wurde, Frauen nicht nur vom Studium, sondern schon vom Abitur ausgeschlossen. Die Eltern nun scheuten keine Kosten für privaten Unterricht und Auslandsaufenthalte, die zunächst wohl mehr auf eine allgemeine Bildung ausgerichtet waren, denn wahrscheinlich dachten sie, wie alle mit Töchtern gesegneten Familien dachten und denken mussten, in erster Linie an eine standesgemäße Eheschließung. Immerhin legte die Tochter im Alter von 17 Jahren, 1901, nach Aufenthalten und Schulbesuch in Nizza die bayerische Staatsprüfung für Lehrerinnen der französischen Sprache ab, hat aber, soweit mir bekannt, keinen beruflichen Gebrauch davon gemacht. Sie wollte mehr. Und sie hat, darin sicher auch Pionierin, die erworbenen Sprachkenntnisse nicht zum gesellschaftlichen Smalltalk, sondern zur historischen Quellenforschung in Frankreich genutzt. Hedwig Guggenheimers erste öffentliche Äußerung zeugt bereits von verantwortlichem Problembewusstsein weit über den forsch-jugendlichen Tonfall hinaus. Die Allgemeine Zeitung in München druckte am 3. Dezember 1903 einen Artikel der 19-Jährigen zur Erziehungsfrage, indem sie sich mit den wie Pilze aus dem Boden schießenden Mädchenpensionaten im französischsprachigen Ausland auseinandersetzt. Da sie aus eigenen Erfahrungen in Brüssel spricht, lasse ich hier einige Zitate folgen. Man denke sich ein junges Mädchen im Alter von 16 bis 19 Jahren. Nach einer wohlbenützten Schulzeit steht es am Eingang des Lebens, durchtränkt von gesunden, modernen Ideen. Die Vorsteherin spielt die Dame, ist aber weiter nicht als eine dünkelhafte, lächerlich aufgeblasene Gans, ohne Geistes- und Herzensbildung, trotz irgendeines Brevet, das sie mit Ach und Krach bestanden hat. Vor dem werdenden Weibe öffnet sich ein Mittelding zwischen Kerker- und Kinderbewahranstalt. Die Eltern sind zufrieden, wenn nur die Töchter ein paar schöne Verbeugungen und eine äußerlich hohle Konversation gelernt haben. Es ist einfach haarsträubend, dass im 20. Jahrhundert so etwas von erbärmlichem Unterricht noch möglich ist. Und dann folgt der Satz, der uns rückblickend wie ein Versprechen anmutet. Wie viel hat die moderne Frau errungen? Die Eroberung der Universität ist ihr geglückt und mit eisernem Wollen voll mutigen Fleißes erklimmt sie allmählich all die Sonnenhöhen menschlicher Wissenschaft. Ja, Hedwig wird es einmal besser machen. Sie spricht hier auch über die Wissenschaft aus eigener Erfahrung, denn in den oberen Klassen der höheren Mädchenschule der Dame Neumeier zu München unterrichteten Münchner Universitätsprofessoren Staatengeschichte, Kunst- und Literaturgeschichte. Zwischen diesem fast universitären und dem französisch-umgangssprachlichen Unterricht der üblichen Internate lagen wohl Welten. Aber hier stößt schon zusammen, was später dann die wissenschaftliche Ausrichtung bestimmen wird. Französisch, Geschichte, Literatur und die politischen wie ökonomischen Interessen des Elternhauses. Bei der Geburt der Tochter Hedwig stand der Vater bereits im 60. Lebensjahr. Sie verlor ihn auch schon mit 18. Nimmt man das Zentralkomitee für die Zentenarfeier der Geburt des König Ludwigs I. von Bayern 1888 zum Maßstab, und das ist sicher eine unter vielen Querelen entstandene, ziemlich untrügliche Messlatte, so gehörte der königlich-bayerische Kommerzienrat Moritz Guggenheimer zu den 45 angesehensten Bürgern der königlich-bayerischen Haupt- und Residenzstadt. Hier ist er als Bankier, Kaufmann und Handelsrichter benannt. Als Bankier führte er zusammen mit seinen zwei Brüdern das Bankgeschäft Guggenheimer und Zieh. In der juristischen Funktion war er seit 1870 aufgestiegen bis zum Handelsrichter am Appellationsgericht, dem Landgericht München I. Wir finden ihn schon 1869 als ersten Vorsitzenden der neu gegründeten Handels- und Gewerbekammer. Er begegnet uns 1886 bis kurz vor seinem Tod als Aufsichtsratsvorsitzender der Löwenbrauerei AG in München. Vor allem aber finden wir ihn als Vorstand der Gemeindebevollmächtigten, dem späteren Stadtrat. Die Frage drängt sich auf, warum sich die Familie inmitten des katholischen München nicht dem katholischen, sondern dem evangelischen Glauben angeschlossen hat. In der Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Bayern gab es schon damals eine breite Schicht von Beamten und Repräsentanten der Wirtschaft, die aus dem protestantischen Norden in die bayerische Metropole gekommen waren und hier eine großdeutsche Politik vertraten. Zudem fiel es gewiss leichter, vom streng ritualisierten Judentum in die relative Privatheit und Unverbindlichkeit des Protestantismus überzuwechseln, statt sich in fremde Dogmen einzuleben. So gesehen scheint mir die Entscheidung der Guggenheimers, vom Hang nach geistiger Unabhängigkeit zu zeugen und der Nährboden gewesen zu sein für die unbekümmert eigenständige Weltsicht der hochbegabten Tochter Hedwig. Dabei ist es wohl unerheblich, ob diese mit den Eltern in Übereinstimmung oder in Opposition gelebt hat. Hedwigs Vater nahm also aktiv teil am gewaltigen Aufschwung der Stadt, die in seinen Mannesjahren von 100.000 zu einer Großstadt von 500.000 Einwohnern herangewachsen war. Eine stattliche Villa der Familie in einer der feudalsten Münchner Straßen zeugt von seinen Erfolgen. Der Nachbar zur einen Seite war der königliche Universitätsprofessor Dr. Alfred Pringsheim, die Nachbarin zur anderen Marie Fürstin zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Wir kennen das palaisartige Haus der Pringsheims aus literarischen Schilderungen. Das Haus der Guggenheimers war noch ein bisschen größer. Doch obwohl die spätere Katja Mann und die spätere Hedwig Hinze als Nachbarskinder aufwuchsen, habe ich bisher weder bei Manns noch bei Hinzes irgendeine wechselseitige Erwähnung finden können. Immerhin gehörten Alfred Pringsheim wie Moritz Guggenheimer beide zur jüdischen Gemeinde. Aber wir haben auf diese Weise eine lebhafte Vorstellung vom wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Hintergrund unserer ersten bedeutenden Historikerin. Der unternehmende Geist hat auch sie gepackt. Die allgemeine Situation schien nun auch den Frauen bisher ungeahnte Möglichkeiten zu eröffnen. Ihr Bildungsweg war lang, hätte aber von der Gesetzgebung her nicht so lang sein müssen. Zunächst baute sie ihre Kenntnisse weiter aus durch, wie sie es selbst formuliert, Vorlesungen des Berliner Viktoria-Lyzeums und ähnliche Frauenkurse, die in München damals eingerichtet worden waren. Den nächsten Schritt, als Gasthörerin in München germanische Philologie studiert und für Franz Munker das Personenregister seiner Neuauflage der Lachmannschen Lessing-Ausgabe erarbeitet zu haben, wertete sie später als Umweg. Immerhin gingen daraus ihre ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Richard Wagner hervor, zu Richard Wagner, der bei Pringsheims eine so große Rolle spielte. Das kann, muss aber nicht ein Berührungspunkt mit der Nachbarsfamilie gewesen sein. Sie anerkennt auch den Einstieg in die Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts, beklagt aber den Zeitaufwand und die allzu einseitige Orientierung. Es waren 3,5 Jahre intensiver wissenschaftlicher Arbeit. Aber es fehlten die antiken Sprachen und es fehlte für ein ordnungsgemäßes Studium noch immer die gesetzliche Voraussetzung, die vor einer staatlichen Kommission abzulegende Reifeprüfung, für die es seit 1896 keine femininen Beschränkungen mehr gab. Hedwig Guggenheimer ging nun erneut nach Berlin und fand im Hause eines verwandten Gymnasialprofessors die Hilfen, die sie innerhalb von 2 Jahren zum humanistischen Abitur führten. Dieser Lebensphase ist vielleicht ein besonderes Gewicht beizumessen, denn nun bewegte sich die lebhafte, gebildete, reizvoll junge Frau im familiären Rahmen unter gestandenen Männern der Wissenschaft, lernte ihre Denk- und Arbeitswelt kennen, lernte zu diskutieren und zu disputieren. zum Sommersemester 1910 immatrikulierte sie sich an der Berliner Universität und belegte zunächst germanische Philologie, Geschichte und Nationalökonomie. Damals war sie 26 Jahre alt. Bereits nach dem zweiten Semester gelang es ihr, in ein Seminar des als streng bekannten und dazu besonders gefragten Professors Otto Hinze aufgenommen zu werden, der den Lehrstuhl für Verfassungs-, Verwaltungs-, Wirtschaftsgeschichte und Politik innehatte. Wodurch wurde Hedwig Guggenheimer Historikerin? Ich meine, Geisteswissenschaftlerin wurde sie durch eigene Zielsetzung. Historikerin wurde sie durch Otto Hinze. Sie hat bei allen einschlägigen Berühmtheiten der Berliner Universität studiert. Von Otto Hinze kam der Heiratsantrag. Mit dem intellektuellen Selbstbewusstsein, das schon aus dem ersten Zeitungsartikel spricht, ist sie auch als Studentin in den Seminaren und späterhin ihr ganzes Leben lang aufgetreten. Nicht allen, aber ausgerechnet dem steifen Preußen hat es imponiert. Er hat sich nicht immer problemlos, aber mit zunehmender Bewunderung in eine Wissenschaftlerehe gefügt, für die es erst ganz wenige und in seinem engsten gesellschaftlichen Umfeld überhaupt keine Beispiele gab. Der äußere Weg dieser Ehe war schwer, der innere führte zu einem in der Tragik beispiellosen Zusammenhalt. Hedwig musste sich bewusst gewesen sein, dass ihr um so vieles älterer Mann bereits öfter gesundheitliche Probleme hatte, die dann auch nicht lange auf sich warten ließen. Alles schaute gebannt darauf, was sie nun machen würde. Und vielen war nicht genug, was sie tat. Eine weinende Professorenfrau am Bett ihres Mannes war sie sicher nicht. Aber sie hat ihr Studium immer wieder unterbrochen, um ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Er sagt es während der NS-Zeit später einmal sehr schlicht: Ich helfe dir, wie du einst mir getan. 2 Jahre nach der Eheschließung brach der Erste Weltkrieg aus und führte nach 4 schweren Jahren die Weimarer Republik mit völlig veränderten und sehr instabilen Verhältnissen in Verfassung, Wirtschaft und Politik herauf, weniger in der Verwaltung oder im Lehrkörper der Universität. Otto Hinze, eine Generation älter und tief im preußisch-deutschen Kaiserreich verwurzelt, fügte sich nur schwer in die neue Zeit. Während seine Frau die Weimarer Verfassung vorbehaltlos begrüßte und mit den Errungenschaften der Französischen Revolution verglich. Schließlich zwang ihn ein Augenleiden 1920 zum vorzeitigen Ausscheiden aus dem Universitätsdienst. Für Hedwig Hinze hat dies vielleicht einiges erleichtert, gehörten doch die Freunde und Kollegen ihres Mannes zu dem Lehrkörper, der über ihre wissenschaftlichen Leistungen zu befinden hatte. 1924 erfolgte ihre Promotion. Die Vorarbeiten dazu waren allerdings so breit angelegt, dass die Doktorarbeit nur ein Kapitel der 4 Jahre später zur Habilitation eingereichten umfassenden Studie über Staatseinheit und Föderalismus im alten Frankreich und in der Revolution ausmachte. 1928, im Alter von 44 Jahren, wurde Hedwig Hinze Deutschlands zweite Privatdozentin für das Fach Geschichte. Ihre Gutachter waren beeindruckt von der wissenschaftlichen Leistung aber nicht ganz unbesorgt, ob sie in der Lehre immer die Wissenschaft von der politischen Parteilichkeit würde trennen können. Die Anregung zur Beschäftigung mit dem Thema der französischen Verfassungsgeschichte weist sie ihrem Mann und dem erwähnten ersten Seminar bei ihm zu. Und wieder waren es die wirtschaftlichen Verhältnisse des Elternhauses, die ihr Forschungsaufenthalte in Frankreich und Studien auf der Pariser Nationalbibliothek ermöglicht hatten. Bis zuletzt, auch in der Ehe, verfügte sie über eigenes Geld, das die Nazis ihr dann abnehmen konnten. Durch die profunden Quellenkenntnisse der Französischen Revolution wurde Frankreich für Hedwig Hinze ebenso zum Paradigma, wie es Preußen durch die brandenburg-preußischen Quellen für Otto Hinze war. Damit sind die Übereinstimmungen weitgehend bezeichnet. Die politischen Ansichten traten mehr und mehr auseinander. Hedwig schloss sich einer sozialistischen Sichtweise an, der er nur in Ansätzen folgen konnte. Ihrem sehr persönlich emotionalen Zugang zur Geschichte stehen seine methodisch-rationalen Interessen entgegen. Ihre Fortschrittlichkeit lag mehr im politischen, seine mehr im wissenschaftstheoretischen Bereich. Das ergab viele Meinungsverschiedenheiten, erwies sich aber letztlich als sehr fruchtbar und führte bei ihm zur frühen Einarbeitung in die theoretischen Fragen und Methoden der benachbarten modernen Sozialwissenschaften, zur Einbeziehung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in die politische Institutionengeschichte, führte ihn schließlich zu seinen berühmten Abhandlungen der 30er Jahre. Es ist im Einzelnen noch nicht zu belegen, was Hedwig Hinze auf die linke Seite des politischen Spektrums geführt hat. Waren es die Erfahrungen ihrer jungen Jahre, als sich die Konservativen mit den Antisemiten verbündeten? Waren es Kommilitonen der Berliner Universität, die sie für sozialistisches Gedankengut begeisterten? Waren es französisch-republikanische Vertreter der Revolutionsgeschichte, mit denen sie sich lebenslang beschäftigte? Die französische Revolution hatte die Parole der Gleichheit aller Menschen auf ihre Fahnen geheftet. Der in Deutschland von den Liberalen begonnene, dann von den Sozialdemokraten aktivierte Kampf um die Gleichberechtigung der Frauen und seine schrittweisen Erfolge in der Gesetzgebung hatten ihr die Universitätslaufbahn eröffnet. Warum sollte sie sich hier nicht politisch beheimatet fühlen? So ergab sich vielleicht sogar zwangsläufig ihre doppelte Außenseiterrolle, die sie temperamentvoll und mutig unter großer nervlicher Anspannung übernahm. Nicht gewaltsamer Umsturz, sondern Frieden und Völkerverständigung beherrschten ihr Denken und Fühlen. Hedwig Hinzes Liste der Veröffentlichungen, obwohl nach Lage der Dinge nur 14 Jahre umfassend, ist beeindruckend, wenn auch etwas einseitig um ihr zentrales Thema gruppiert. 1919 äußerte sie sich zur Frage des Frauenwahlrechts in der Französischen Revolution. 1932 schrieb sie über die Girondistin Jeanne-Marie Roland. Gewiss stand die Frauenthematik nicht im Vordergrund ihrer Arbeit. Darüber werden wir von Frau Brandstätter dann mehr hören. Meines Wissens noch ganz unerforscht ist Hedwig Hinzes Rolle als Mitglied des Demokratischen Frauenbundes. Mir scheint fast, dass sie weder Zeit noch viel Sinn dafür hatte, über ihre eigene Situation im Rahmen der Frauenbewegung nachzudenken. Der Universitätsbereich gab zur Bekundung von Solidarität noch wenig Anlass. Eher wird ein Bemühen spürbar, unter Männern ihren Mann zu stehen. Nicht jedem war sie sympathisch und nicht viele haben sie verstanden. Diese Vertreterin einer selbstbewussten Oberschicht mit sozialistischen Ambitionen und in den Augen Böswilliger, diese Jüdin mit Schwärmerei für Gleichheit und Brüderlichkeit, die an Berlins Prachtboulevard einem geheimrätlichen Hausstand präsidierte und nie etwas Niedereres kennengelernt hatte. Es änderte sich 1933 grundlegend, noch krasser nach der Emigration 1939. In den spärlichen Quellen des Nachrichtenaustausches mit ihrem Mann zeigt sie sich nach wie vor wissenschaftlich ambitioniert, im privaten Bereich liebevoll besorgt um den in Berlin zurückgebliebenen, inzwischen 78-jährigen, sehbehinderten Otto Hinze. Über das Ende ist nicht mehr viel zu sagen. Auch Otto Hinze geriet nach 1933 schnell ins Abseits, als er nicht bereit war, seine Mischehe aufzulösen. Er starb ein halbes Jahr nach ihrer Emigration und ließ sie in den gleich darauf von den Deutschen annektierten Niederlanden nun vollends schutzlos zurück. Sie kämpfte noch 2 Jahre um eine berufliche Existenz und dann um ihr Leben. Hier fällt, wie schon bei den sozialistischen Träumen, ihr geringer politischer Realitätssinn auf. Entscheidungen, die in Deutschland zum System der Nazi-Herrschaft gehörten, lastet sie unreflektiert der bösen Familie ihres Mannes und falschen Freunden an. Diese energische, selbstbewusste Frau, wie wir sie aus der Wissenschaft kennen, wirkt gegenüber den harten politischen Tatsachen ihrer Gegenwart hilflos, ja zum Teil chaotisch. Ihre Nerven versagen vor wichtigen Vorstellungsterminen und Vorträgen. Aus dem linken Spektrum streckte sich ihr schließlich eine rettende Hand entgegen, die eines jüdischen Kollegen der Hochschule für Politik in Berlin, Albert Salomon, der in New York hatte Fuß fassen können. Sie hatte aber auch konkrete Pläne für die Schweiz, um Eigenes zu vollenden und dem Nachlass ihres Mannes zu dienen und verzettelte so vielleicht ihre Anstrengungen. Sie wäre, wie Peter T.H. Walter 1986 mitteilen konnte, die erste Professorin für Geschichte an der New School for Social Research geworden und die erste Frau an dieser Hochschule auf einem Lehrstuhl der Rockefeller Foundation. Das Ziel schien so nahe, doch die Ausreise gelang ihr nicht. Das Schicksal der Deportation vor Augen schrieb sie wenige Tage vor ihrem Freitod vom 19. Juli 1942 an einen Schweizer Kollegen, dass ihr ein Leben ohne Bücher undenkbar erscheine. Wenn es ihr nicht vergönnt sei, Leben und Werk zum sinnerfüllten Abschluss zu bringen, so habe sie doch den großen Wunsch, dass ihr Name mit dem ihres Mannes zusammen weiterleben soll. Hierin sehe ich ein Ideal, das über die Emanzipation weit hinausweist und der Gleichberechtigung den letzten Sinn gibt. Hedwig Hinze ging es noch um Selbstverwirklichung. Und das war in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts schwer genug. Danke. Ja, nun wird Frau Bozzani kurz. Sì, avete tutti questo breve riassunto stampato in italiano, però la relazione di Brigitta Oestreich era molto più ricca delle note che ha sintetizzato in questa pagina, e quindi vale forse la pena di riprendere alcune osservazioni che ha fatto e che non sono comprese qui nella traduzione. Ma a partire dalla prima osservazione sul titolo di professore, professor e non professorin, che si poteva dare a queste prime donne in qualche modo che raggiungevano l'abilitazione. Ma è stato molto interessante il modo in cui è stato qui richiamata sia l'ambiente sociale della famiglia paterna di questi ebrei Guggenheim assimilati, che scelgono però nella Monaco, pure molto cattolica, la religione evangelica e che peraltro appartengono al notabilato della città, questa grande villa che possiedono in una delle strade più importanti di Monaco, gli incarichi che il padre banchiere Handels Richter, presidente della Camera di Commercio nel Consiglio della Löwenbräuerei, eccetera, caratterizzano il ruolo di questa città di questa famiglia nel notabilato cittadino. E aprono appunto alla giovane Hedwig frequentazioni, e che non sono solo con questo mondo che la incuriosisce anche per i temi forse della politica e dell'economia, ma che le consentono poi di avere conoscenze e incontri anche con intellettuali e professori universitari di Monaco. Il suo percorso, che è all'inizio quello classico delle ragazzine di buona famiglia, insegnamento all'estero per studiare il francese, rapidamente diventa nelle sue mani di ragazza molto curiosa, molto dotata di questo grande volontà, di quella volontà di ferro di cui poi farà prova nei suoi studi, uno strumento per andare oltre lo small talk dei salotti e per impadronirsi invece di quelle che poi saranno le fonti dei suoi studi sulla rivoluzione francese. La singolarità del suo carattere poi è abbastanza provato da questo suo intervento sull'Allgemeine Zeit del 1903, se non mi sbaglio, quando a 19 anni scrive un articolo sull'educazione delle ragazze, e quindi interviene in modo molto attivo in quello che è un dibattito importante, nella misura in cui poi appunto le strade del ginnasio e dell'università sono ancora chiuse alle donne. Peraltro c'è anche da dire che nella scuola per ragazze, nella scuola femminile, dove lei poi studia in qualche modo e studia anche la storia dell'arte e della letteratura, insegnano professori dell'università. E questo è un tratto che ha poi paralleli con quello che avviene in alcune scuole femminili, educandati femminili importanti in Italia, si può aggiungere. Ecco, e la INSE inizia, dunque, si comincia a studiare prima come uditrice, frequenta questi corsi di scuole femminili e poi diventa uditrice per filologia tedesca. Inizia a scrive questi lavori su Wagner, che sono ricordati nel riassunto, anche se appunto ci sono ancora blocchi all'accesso delle donne a titoli di studio e se ancora le mancano quelle lingue classiche che caratterizzavano invece la formazione del ginnasio e del liceo, insomma del ginnasio. Nel 1910 si iscrive all'Università di Berlino, studia filologia tedesca, storia, nazionale, economia. A 26 anni entra al seminario di Otto Hinz, che insegna la storia costituzionale, amministrativa e l'economia, e in realtà a questo punto, diciamo, se nelle discipline umanistiche in qualche modo era entrata da autodidatta, diventa storica proprio grazie a Otto Hinz, che sposa, è un uomo assai più vecchio di lei, è di una generazione più vecchia, e lo si vedrà poi non soltanto nel carico che deve assumere nell'accudirlo e nel assisterlo nella sua malattia, in qualche modo criticata anche dal mondo accademico, che in qualche sembra così insinuare che quello che lei fa per il marito non è abbastanza, anche se deve sempre interrompere gli studi per diciamo seguirlo e curarlo, ma lo si vedrà soprattutto nei giudizi politici. Hinz si sente fuori posto nella Repubblica di Weimar, mentre lei la guarda con favore, ne guarda con favore la Costituzione, sullo sfondo di quei suoi studi sulla Rivoluzione francese che appunto comincia a seguire. Hedwig Hinz diventa socialista, si distanzia quindi dal marito, e in questo gioco dei ruoli di una coppia, in cui evidentemente poi anche però l'ispirazione della Hinz conta anche nella formazione delle opere del marito, di fatto si distingue un approccio alla storia più emozionale, mentre quello di lui è più razionale, e differenze di approcci. Si chiede la relatrice cosa l'ha portata a essere a sinistra. Forse le esperienze della gioventù, in cui conservatori e antisemiti sembravano identificarsi, forse dialoghi con i compagni di corso, forse esperienze culturali che la portano a frequentare le fonti della Francia rivoluzionaria, e quindi a riflettere su quelle parole di égalité e di fraternità che hanno un grande peso. Segue poi un altro punto importante, forse ancora in qualche modo da approfondire, sarebbe la partecipazione della Hinz alla Demokratische Frauenbund, che appunto non è ancora stato un oggetto di studi, se non mi sbaglio, sufficientemente approfonditi, e che invece sarebbe importante proprio per capire anche qual è il nesso tra una militanza femminista, un'attenzione a questo tema. Uno dei suoi primi studi è quello sul diritto di voto alle donne nella Rivoluzione francese, e la militanza insomma in queste organizzazioni. La vicenda della Hinz poi ha una conclusione tuttavia tragica, perché appunto, come è noto, l'ascesa del nazismo, la sua origine ebraica, il fatto che appunto lei dovesse esulare, la conducono prima in Francia, poi in Olanda, e infine, quando sembra possibile per lei una chiamata negli Stati Uniti, anche grazie alla Rockefeller Foundation e quindi a ambienti ebraici americani, due anni dopo la morte del marito, non regge a questa situazione che gli appare priva di spiragli, e appunto si suicida nel 1942. Grazie. Grazie.